Zum Monat der Solidarität mit dem koreanischen Volk gab es am 14. Juli in der bulgarischen Stadt Belogradzik ein Meeting. Am Ort der Veranstaltung waren die Fotos über die unvergänglichen Verdienste der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ausgestellt. Zugegen waren dabei die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen Bulgariens. Der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVJK und seine Mitarbeiter waren eingeladen. Nach der Veranstaltung wurde ein Telegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un angenommen. Zum Monat des gemeinsamen anti-amerikanischen Kampfes vom 25. Juni bis 27. Juli veröffentlichte der Vorsitzende des Obersten Rates der neuen Sozialistischen Partei Rumäniens am 13. Juli im Internet einen Beitrag, wo er die hervorragende Militärstrategie und Taktik des großen Genossen Kim Il-sung im vergangenen Koreakrieg lobpries.